Am Ende meines Weges, am Ende meines Weges stehst du. Am Ende meines Weges stehst du. Ich eile dir mit tausend Wünschen zu. Ich grüße den Tag, die scheidende Nacht. Sie haben mich dir näher gebracht. Und bald schon kehr ich bei dir ein. Zwei Menschen werden überglücklich sein. Und was ihnen Traum und Sehnen nur war, wird mit dem Tag des Wiedersehens wahr. Dann bist du bei mir alle Tage, sagst mir guten Morgen und Nacht. Du hast aus des einsamen Klage ein Lied für zwei Herzen gemacht. Am Ende meines Weges stehst du. Ich eile dir mit tausend Wünschen zu und denke so oft in Liebe an dich. Ich weiß von dir, du wartest auf mich. Meines Wegs stehst du. Ich eile dir mit tausend Wünschen zu und denke so oft in Liebe an dich. Ich weiß von dir, du wartest auf mich. Am Ende meines Weges, am Ende meines Wegs stehst du.